Sechstes Kapitel, Ekstasebooster und die Glaubwürdigkeit in der Magie. Vorweg, hier kommen wir in die Welt der schweren magischen Rituale, wenn man sich mehr als nur kleine Wünsche verwirklichen will. Eine der vielen Methoden, aber eine, die leicht zu erklären und anzuwenden ist. Die große Frage, wie kriege ich genug Power für meine großen Wünsche, ist tatsächlich leicht zu beantworten, und alles, was dazu notwendig ist, einfach zu bewerkstelligen. Es genügt zu wissen, dass der Elemente-Ausgleich durch den Zustand der Ekstase erreicht wird. Sie ist auch nicht die einzige Methode für große Wünsche, aber am einfachsten zu erklären und anzuwenden. Ekstase ohne Drogen. Ekstase, der Moment kurz vor dem sexuellen Höhepunkt, du kannst lernen, dass dieser Zustand eine Stunde und länger andauert. Es gibt keine Voraussetzungen oder Bedingungen, außer dass man halbwegs gesund ist. Auch ist das alles nicht neu, fast alle Religionen und alte Wissenschaften kennen diese Technik. Man kann Ekstase mit oder ohne Partner erreichen, manche fortgeschrittene Techniken funktionieren besser ohne Partner. Und so erreicht man sie, du benutzt deine erotisch-sexuelle Erregung, um fast zum sexuellen Höhepunkt zu kommen. Kurz davor, und das ist die Kunst, steckst du zurück, genießt und beobachtest, was sich in dir, mit diesen starken Gefühlen und Energien so alles abspielt. Suche deine Erregung, je intensiver umso besser, aber lass es nicht zum Orgasmus kommen. Selbst wenn du fast zu weit gegangen bist, es gibt Methoden, um den normalen körperlichen Orgasmus zu vermeiden, denn diese gewisse Anspannung, die davor existiert, ist notwendig, um Ekstase zu erreichen. Das gilt auch für multi-orgasmusfähige Frauen. Nach dem Austreten des sogenannten Freudentropfens oder auch bei einer stärkeren Bildung von Feuchtigkeit besteht aber noch kein Grund zum Aufhören, Orgasmus oder nicht, dazu gibt es eine breite Diskussion. Wenn du aber auch nur ein einziges Mal die Erfahrung gemacht hast, wie leicht es ist, sich durch das Zurückhalten in eine länger andauernde Ekstase zu versetzen, dann interessiert dich diese Diskussion nicht mehr. So eine Trance, selbst wenn du den Zustand der Ekstase noch nicht erreichst, ist weitaus intensiver als die paar Sekunden, die du davor aufgeben musst. Mit etwas Praxis lässt sich also die durch Sexualität entstandene Energie, wenn man das so sagen kann, durch einfaches Entspannen über den ganzen Körper verteilen. Typisch über das Rückgrat zum Kopf lenken, sich den Körper und die Muskeln als Pumpe vorstellen und oder auch entsprechend bewegen. Und dann weiter, über die Zunge, am Gaumen, Brust und Bauch wieder nach unten lenken. Wenn dir das Probleme bereitet, du musst das alles nicht so genau spüren oder können. Um zur Ekstase zu kommen, genügt es, die Absicht zu haben, dass sich die Energie so oder so ähnlich bewegt, ja, es genügt auch, sich das Ganze nur zu denken. Die Aufmerksamkeit, also wo und wie man bewusst hinschaut, lenkt die Energie. Man kann sie auch anders herumkreisen lassen, also den Bauch hinauf. Wenn du zu Energie geladen bist, kannst du probieren, sie in der Nabelgegend zu verdichten, etwa sie in Form einer Perle zu speichern. Ein Test, ob man es richtig macht, ist, dass der sexuelle Reiz ein wenig nachlässt, wenn man sich auf das Hinauflenken durch das Rückgrat konzentriert. Es kann aber auch richtig gemacht werden, ohne dass der Reiz sofort spürbar nachlässt. Jedenfalls hilft das Hochziehen, den Grad der Erregung zu kontrollieren und fein abzustimmen. Wenn das nicht ausreicht, den Orgasmus zu vermeiden, indem man sich entspannt und oder die sexuelle Energie in das Rückgrat lenkt und das Gesäß dabei anspannt, kann man es mit voller Muskelanspannung versuchen. Dann kommen die Nervenimpulse, die ihn auslösen, nicht durch. Indem man mit seiner Erregung spielt, sie zulässt und wieder zurücknimmt, entsteht allmählich eine Art Plateau der Sexualität und es wird einfacher, den Orgasmus zu vermeiden. Ekstase baut sich langsam auf, die übliche Reaktion, dass das die Denkfähigkeit bei starker sexueller Erregung aussetzt, wird in das Gegenteil verwandelt, und so kommt es dann, wenn man weitermacht zur Ekstase. Du bekommst dabei, eben ohne Drogen, einen klaren Kopf, eine verbesserte Hirnleistung und Denkfähigkeit. Man verliert seine Vitalität nicht, durch den Orgasmus werden Männer eher müde. Es gibt aber grundsätzlich keinen geschlechtsspezifischen Unterschied. Das ist auch schon fast alles, was man darüber wissen muss. Wenn dir diese Anleitung zu kurz war, im Buch, aus dem das nachfolgende Zitat stammt, und vielen anderen, mehr darüber. Ekstase wird in vielen esoterischen Ritualen zum Erlangen eines höheren Bewusstseins verwendet, etwa auch beim Tanz der Derwische. Besonders gut wird so eine Trance als Gruppenerfahrung von Paulo Coelho in Breda beschrieben, das Einweihungsritual um Stunnenge. Mein Lieblingszitat von Mantakya. In dem der Mensch, zusammen mit einem Partner oder alleine, sein eigenes Gewahrwerden der Sexualenergie verfeinert, gelangt er auf einfachste Weise zurück zum reinen Bewusstsein und zur Erfahrung der verborgensten Lebensrhythmen. Natürlich kann man einwenden, dass Wunschverwirklichung durch Trance und Ekstase schon zu weit geht, sie sind jedenfalls eine ideale Methode dafür. Magie jedenfalls ist nicht auf Wunschverwirklichung beschränkt, eher der Einstieg in die Mystik, etwa wenn man sich Wünsche der Erleuchtung versucht zu verwirklichen. Und wenn Sie das alles mittlerweile schon ausprobiert haben und im Chaos gelandet sind, zurück zum Kartenlegen lernen und schweigen und der Arbeit an sich selbst, um eigene Gegenabsichten und Blockaden zu finden.